Aussprache. Übung 1a und b. Sonne. Singen. Kissen. Nase. Geheimnis. Heißen. Lassen. Lust. Kuss. Reise. Post. Mäuse. Bus. Wiese. Schließen. Hose. Schluss. Heiser.